3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute quasi live, hätte ich fast gesagt, aber es ist nicht live, aber direkt vom Rheinmetall-Entwaffnen-Camp. Morgen geht es, glaube ich, los. Heute Abend ist es voll in den Vorbereitungen. Ich begrüße Luca. Hallo Luca. Hi. Genau, Luca ist ein Sprecher vom Rheinmetall-Entwaffnen-Camp und der Anlass, warum wir heute sprechen, war eigentlich derer, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass das Rheinmetall-Entwaffnen-Camp verboten werden sollte. Die Polizei hat das Camp relativ kurzfristig verbieten wollen. Das wurde auch erst von einer gerichtlichen Instanz gestützt, was schon ziemlich krass ist, auch in der Form überraschend, auch wenn wir Repressionen gewohnt sind in letzter Zeit, kam das jetzt doch überraschend, weil dieses Camp einige Male schon durchgeführt wurde. Also wir haben die Interviewanfrage gemacht und mittendrin kam zum Glück die Nachricht, dass eine höhere gerichtliche Instanz das Camp wieder erlaubt hat. Aber so ganz einfach ist es trotzdem nicht. Dazu sagt Luca vielleicht gleich was. Ich sag mal kurz zwei, drei Sätze zum Rheinmetall-Entwaffnen-Camp. Also Rheinmetall-Entwaffnen ist ein antimilitaristisches Bündnis, bekannt für dieses Camp, gibt schon seit einigen Jahren und bei diesem Camp jetzt in Köln dieser Tage sind Diskussionen, Workshops, Proteste gegen einen der größten deutschen Rüstungskonzerne, nämlich Rheinmetall, geplant. Und ja, jetzt kam eben diese Repression rein. Aber ich übergebe mal jemandem das Wort, der sich dafür besser mit auskennt. Luca, vielleicht erzählst du mal kurz, ganz kurz, wer ihr eigentlich seid, falls ich was vergessen habe, und was es eigentlich mit diesem Verbot auf sich hatte. Das ging ja hin und her die letzten Tage mit dem Verbot und Wiedererlaubnis. Ja, wie ist der Stand und was macht ihr so? Genau, vielleicht irgendwie erstmal kurz zum Bündnis. Also uns gibt es seit 2018. Wir haben es damals gegründet, daher auch der Name, weil Panzer von Rheinmetall eben vom türkischen Staat dann in Afrin standen und quasi gegen die kurdische Bevölkerung dort eingesetzt wurden. Und wir haben uns quasi damals in Solidarität mit den Genossinnen in Kurdistan gegründet. Und in der Tradition stehen wir irgendwie auch ein bisschen seitdem. Wobei es uns auch schon immer wichtig ist zu betonen, dass wir jetzt nicht irgendwie ein Bündnis sind, das sich nur an Rheinmetall abarbeitet. Und gerade in diesem Jahr haben wir den politischen Fokus bewusst auch ein bisschen weg von den Rüstungskonzernen und hin zum Militär gelegt, beziehungsweise vor allem quasi zur drohenden oder jetzt gerade eingeführt werdenden Wehrpflicht. Jetzt am Donnerstag soll es ja durch den Bundestag gehen. Genau. Das ist so ein bisschen quasi der Kontext. Wir machen seitdem irgendwie eigentlich fast jedes Jahr ein Camp mit so einem kurzen Einbruch während Corona und so. Waren letztes Jahr in Kiel und dieses Jahr eben in Köln. Und genau haben, wie das irgendwie grundsätzlich ja so ist mit solchen Camps, natürlich auch immer mit verschiedensten Repressionen zu tun gehabt und sind das irgendwie gewohnt, was jetzt aber, also genau, und hatten in Unterlüß schon auch mal so einen Verbotsversuch. Aber so, genau, ich würde sagen, was so ein bisschen neu an diesem Verbotsversuch ist, ist quasi so die Argumentation, die irgendwie da drin gesteckt hat. Das ging dann nicht irgendwie darum, also typischerweise, wenn es um so Camps ging, irgendwie um G20 oder so, war dann immer die Frage, hat das Camp quasi einen Versammlungscharakter oder ist es eigentlich nur Aktionsinfrastruktur oder so? Das war jetzt quasi, die juristische Begründung war quasi einfach eine andere und war eine, die eigentlich Camps quasi, also solche Camps wie unsere, so im Grundsatz verunmöglichen würden, wenn sie sich so durchsetzen. Deswegen war es auch wirklich wichtig, dass wir da das auch juristisch quasi gewinnen, beziehungsweise es wäre ein ziemlich beschissener Präzedenzfall für vieles andere gewesen, weil es quasi darum ging, also genau, dem Camp wurde unterstellt, was auch ziemlich absurd ist tatsächlich, dass sämtlicher Inhalt, der hier passiert, sämtlicher inhaltlicher Austausch nur vorgeschoben sei und dass es eigentlich nur darum geht, irgendwelche Straftaten, die sonst passieren sollen, dem quasi einen Rückzugsort zu bieten oder so. Was schon alleine insofern Quatsch ist, weil natürlich irgendwie das Programm hier sehr wohl für sich steht und auch irgendwie einen großen Raum in unseren Vorbereitungen einnimmt. Also wir haben ja ganz viele auch internationale Genossinnen, die irgendwie hier auftreten, sich vernetzen und ganz viele verschiedene Organisationen eingeladen, die sich vorstellen und haben ein vielfältiges Programm und so. Das, ja, das irgendwie für sich steht und viele Leute kommen auch nur, um sich das Programm anzuschauen und so. Und gleichzeitig rufen wir aber eben auch auf zu einer Aktionswoche und in den Aufrufen haben wir, genau, immer wieder dazu aufgerufen, auf vielfältige Weise irgendwie gegen die Militarisierung, gegen die Aufrüstung aktiv zu werden. Und worauf sich dann bezogen wurde, war, das wurde ja irgendwie auch so in linken Kreisen relativ stark aufgegriffen, unter anderem auf die Parole Krieg gegen Krieg, der irgendwie unterstellt wurde. Da drin würde stecken, dass man mit kriegerischen Mitteln der Aufrüstung begegnen will, wo man sich, finde ich, auch ein bisschen fragt, was das überhaupt heißen soll in der aktuellen Situation, was für kriegerische Mittel uns eigentlich dazu zur Verfügung stehen, mit denen wir Rheinmetall jetzt irgendwie bekämpfen sollen oder so. Ja. Okay, ja, also ich gehe davon aus, ihr habt keine eigene Armee oder irgendwie kein Arsenal an Waffen. Also das Nein, zeigt schon so ein aktuell nicht. bisschen, dass, nee, das ist schon so eine sehr wackelige Rechtskonstruktion gewesen. Aber es ist natürlich schon ein Versuch, euch Steine in den Weg zu legen. Und es macht ja auch Unruhe und macht die ganze Mobilisierung unsicher, beschäftigt euch gut. Was ist denn davon geblieben? Also das Camp wurde ja quasi wieder erlaubt, aber du hast eben im Vorgespräch schon kurz gesagt, es gibt ein paar Auflagen oder vielleicht auch ein paar Schikanen. Vielleicht magst du mal zwei, drei Sachen dazu sagen. Also genau was davon geblieben ist erstmal positiv gesprochen, dass wir eigentlich jetzt damit rechnen, also dass es uns gestärkt hat, auch in der Mobilisierung tatsächlich. Also es gab eine Riesenwelle der Solidarität, wo sich auch viele Organisationen, die vorher sich irgendwie gar nicht groß zum Camp geäußert hatten und wahrscheinlich auch nicht gekommen wären oder so, sich dazu geäußert haben. Es gab nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit und deswegen, dadurch, dass das Camp jetzt letztendlich quasi legal stattfinden kann, mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie auch mehr Leute, die kommen werden, als das irgendwie sonst der Fall gewesen wäre. Das freut uns natürlich sehr. Aber diesen mobilisierenden Faktor haben wir natürlich auch nur, weil das Camp, also das Verbot gekippt wurde. Sonst gehen wir natürlich davon aus, dass auch viele Leute nicht gekommen wären, auch wenn wir ja an der Mobilisierung für die Woche immer festgehalten haben. Genau. Aber was es gibt, ist irgendwie ziemlich scharfe Auflagen. Man hat irgendwie ziemlich eindeutig gemerkt, dass die Polizei nicht wirklich damit gerechnet hat, dass das Camp tatsächlich, also dass dieses Verbot gekippt werden könnte. Die wirkten darauf nicht besonders gut vorbereitet. Und was jetzt im Prinzip in den Auflagen steht, ist, was eigentlich diese Verbotsverfügung so ein bisschen die politische Begründung versucht, jetzt mit dem stattfindenden Camp irgendwie zu verknüpfen. Also genau, es gibt irgendwie die Sachen, die halt irgendwie immer drin stehen mit keine Ahnung, Fahnen von YPG und YPG sind nur bedingt erlaubt, sobald es irgendeinen Bezug zur BKK gibt, sollen sie dann nicht mehr erlaubt sein und so. Das ist ja so ein bisschen was man kennt, was immer mal wieder für Diskussionen sorgt. Aber was auch drin stand und was ich ehrlich gesagt noch nie im Auflagenbescheid gelesen habe, ist, dass es untersagt ist mit, ich kriege die Formulierung jetzt nicht wortwörtlich hin, aber mit einer kämpferischen Ausdrucksweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu hinterfragen oder eine alternative Staats- und Gesellschaftsform zu propagieren oder so. Genau, was ja also offensichtlich eigentlich, je nachdem, wie man es auslegt, schon auch ziemlich der Kern von antikapitalistischen Forderungen an sich irgendwie ist. Man selbstverständlich auch irgendwie anders auslegen kann, aber was in dieser Formulierung total absurd ist und auch ein total krasser Angriff auf, ja, keine Ahnung. Also eigentlich ziemlich nach meinem laienhaften Rechtsverständnis auch ziemlich offensichtlich jenseits von allem, was normalerweise unter Meinungsfreiheit verhandelt wird, steht. Ja, absolut. Ich meine, das Ganze findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Das reiht sich ja ein in so eine ganze Reihe von Repressionen und auch so eine Tendenz. Ich bin auch kein Jurist, aber so, es gab ja auch gerade in Hamburg jetzt so das Urteil, dass die marxistische Abendschule dort verfassungsfeindlich sein soll, weil der Marxismus generell verfassungsfeindlich sein, auch mit der Begründung, alles, was eine andere Gesellschaftsordnung sozusagen ja, am Horizont darstellt oder dazu taugt, ist schon mal verdächtig. Das ist selbst für die BRD, also jedenfalls seit den 50er, 60er Jahren, eine ganz schön krasse Tendenz. Wir haben massive Repression, was die Palästina-Bewegung angeht, also von Polizeigewalt bis hin zum Verbot von Kongressen. Das ist auch krass. Berufsverbote haben ein Comeback. Also es passiert ja gerade wirklich alles Mögliche. Auch wir als Podcast stehen im VS-Bericht, also die wir einfach nur im Medienportal sind, haben auch so unsere Probleme mit den Plattformen. Also das ist schon eindeutig eine Tendenz zu erkennen. Wie du gesagt hast, gleichzeitig mobilisiert sowas natürlich auch immer. Aber vielleicht, um es noch mal ein bisschen größer zu machen, Wo würdest du denn den politischen Zusammenhang sehen? Das Ganze passiert ja vor dem Hintergrund vor der größten Aufrüstung seit Jahrzehnten oder eigentlich der größten Aufrüstung überhaupt seit dem Dritten Reich, glaube ich. Jeder zweite Euro fließt in den Krieg, in die Rüstung. Wie ist das davor einzuordnen? Genau, absolut. Genau, wir würden das wiederum auch jetzt quasi erstmal positiv besprochen, eigentlich als Bestärkung oder Bestätigung dessen sehen, dass wir mit unserem Camp und unseren Inhalten offensichtlich auch irgendwie einen wunden Punkt getroffen haben oder so. Aber genau, es ist absolut quasi einfach ein Ausdruck der Militarisierung, die ja immer quasi die zwei Seiten hat, die Militarisierung nach außen, also sowohl der Grenzen als auch halt der Armeen, die dann irgendwie in aller Welt unterwegs sind oder darauf vorbereitet werden sollen, und halt der Militarisierung nach innen, die irgendwie ideologisch vor allem funktioniert, also nicht nur ideologisch, sondern auch irgendwie, ne, du hast irgendwie diese ganzen Verbotsverfahren und so erwähnt, aber auch ideologisch einfach in dem Sinne, dass die Bevölkerung irgendwie auf Kriegskurs gebracht und eingenordet werden soll. Und da ist es ein Teil von, würden wir auf jeden Fall sagen. Also es geht im Endeffekt darum, quasi, man kann jetzt ja auch nicht davon sprechen, dass man in Deutschland irgendwie eine riesengroße staatsgefährdende antimilitaristische Bewegung hätte, vor der so im aktuellen Zustand wirklich irgendwer also wo der Staat wirklich materiell Angst haben müsste, dass es da irgendwie eng werden könnte für den. Aber es geht Ja. halt darum, so eine aufkeimende antimilitaristische Bewegung oder den Versuch, sowas aufzubauen, halt wirklich im Keim zu ersticken. Und man merkt jetzt tatsächlich, wir befinden uns irgendwie gerade im Aufbau, haben irgendwie schon das Infozelt hier aufgebaut und sind viel irgendwie im Kontakt mit irgendwie der Stadtbevölkerung, die hier vorbeiläuft. Unser Campout ist irgendwie super günstig und wir haben total viel Austausch mit irgendwelchen Leuten, die hier langlaufen. Man merkt schon auch, dass wir tatsächlich erstaunlich viel Zuspruch bekommen, auch wirklich nochmal mehr als in den letzten Jahren, auch mehr als irgendwie jetzt in Kiel oder so, wo wir jetzt auch nicht so mega angefeindet wurden, aber die meisten Leute irgendwie eher so ein bisschen die Nase gerümpft haben und uns jetzt wirklich sehr positiv begegnet wird. Und wenn man sich das so anguckt, dann wundert es einen irgendwie auch nicht ganz, dass der Staat irgendwie jetzt nochmal ein bisschen aggressiver versucht, den Schulterschluss von auch irgendwie radikaleren und staatskritischen antikapitalistischen Positionen mit so einer doch steigenden, auch, ich weiß nicht, ob man von einer, also einer allgemeinen Antikriegsstimmung kann man sicherlich nicht reden, das geben ja auch irgendwie die Umfragen dazu nicht her, aber schon, ja, eine Veränderung im Diskurs irgendwie, ja, Ja. dass da quasi das, dieser Schulterschluss zwischen einer Bevölkerung, die sich zunehmend auch kritisch damit auseinandersetzt und auch einfach Leuten, die zunehmend einen Schiss haben vor irgendwie einer Kriegsgefahr und einer Bewegung, die das irgendwie in einer bestimmten Weise versucht zu politisieren, das soll halt verhindert werden. Solidarische Werbung. Die Tageszeitung Junge Welt hat ein sommerliches Angebot für euch. 3 Monate online lesen für nur 18 Euro. Damit seid ihr täglich bestens versorgt. Mit marxistisch orientierter Lektüre für die Liegewiese im Freibad oder das Eiscafé um die Ecke. Das Beste, das Aktionsabo endet automatisch. Keine Abofalle, kein Stress. Ihr erhaltet vollen Zugriff auf alle Artikel auf jungewelt.de ab Erscheinungstag sowie auf das Archiv bis zurück ins Jahr 1997. Außerdem könnt ihr die Junge Welt App nutzen. Ladet die aktuelle Ausgabe bequem herunter und lest sie offline, wann und wo ihr wollt. Ja, also ich finde, man merkt schon, auch wenn die Umfragen so sind, wie sie sind, dass es trotzdem ja einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung gibt, der ja nicht klein ist. Teilweise sind das ja über 50%, je nach Frage, ne, und wie die Frage gestellt ist, die schon ihre Probleme hat. Also wenn man die veröffentlichte Meinung anguckt oder die offizielle Propaganda, hat man das Gefühl, 99% der Leute sind für Aufrüstung und Krieg. Das ist ja auch nicht so. Und ich denke auch, die Wehrpflicht ist ja schon was, was auch in den Familien ankommt und alles andere als populär ist, verständlicherweise. Trotzdem gibt es natürlich immer noch viel zu viel, die das nicht richtig einordnen können. Und ich glaube, davor hat der Staat schon auch Angst, also dass linke oder radikale Kräfte das aufgreifen können. Vielleicht mal eine Frage zu Rheinmetall, auch wenn du schon gesagt hast, Rheinmetall steht symbolisch auch für andere Rüstungskonzerne, aber Rheinmetall hat natürlich eine besondere Stellung. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass vor Februar 22 so Rüstungskonzerne eher so ein bisschen die Öffentlichkeit gescheut haben. Also, dass man gar nicht so sehr jetzt die Kamera gesucht hat, sondern ja, vielleicht mal so einen verschämten Clip gemacht hat, aber eigentlich eher so, naja, wir produzieren, wir verkaufen, wir exportieren, aber wir machen jetzt nicht offensiv Werbung, weil es ist schon ziemlich, ja, unbeliebt, ein Rüstungskonzern zu sein. Das scheint sich jetzt gründlich gedreht zu haben. Also neues Selbstbewusstsein ist schon zu sehen. Rheinmetall macht ja offensiv Propaganda und tritt auf mit Pressesprechern. Was würdest du sagen, welche Ziele verfolgt das Unternehmen mit dieser verstärkten Öffentlichkeitsarbeit? Und kannst du was sagen zur Lobbyarbeit? Also vielleicht auch bei Außen- und Sicherheitspolitik kann, für was da zu beobachten ist? Oder vielleicht jetzt mehrere Fragen auf einmal, wie wird da auch auf euch reagiert? Früher wurde sowas ja immer eher ignoriert, so wie ich das wahrgenommen habe, jedenfalls. Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall total zustimmen in der Einschätzung, dass sich da viel gedreht hat. Wir sind ja irgendwie seit vielen Jahren immer mal wieder auch am Rumtouren gewesen rund um irgendwie Werksgelände von Rheinmetall. Und so die Strategie, wenn es zum Beispiel irgendwelche Blockaden dort gab, war immer, dass die auch ihre Schilder irgendwie abgeschraubt oder abgeklebt haben. Die hatten irgendwie gar keinen Bock auf Bilder von irgendwelchen Leuten, die davor sitzen mit dem Schild im Hintergrund oder so, und dass sie sonst aber sehr den Kopf eingezogen haben. Es gab einmal ja auch vom Rheinmetall-Waffenbündnis quasi die Stürmung von dieser Aktionärsversammlung, wo es dann diesen Bühnensturm gab, und seitdem findet die online statt. Auch da hat man immer so eine total defensive Strategie gemerkt, und ich würde sagen, so im Umgang mit unserem Protest ist das irgendwie weitestgehend noch relativ ähnlich geblieben, aber im Umgang nach außen hat sich das tatsächlich total geändert. Also da gibt es auch eine ganz spannende Studie zu von der Informationsstelle Militarisierung, die das ein bisschen untersucht hat, wie sich so die Berichterstattung quasi verändert hat. Das ist auf jeden Fall so. Und der Chef Armin Papperger ist jetzt quasi seit dem Ukraine-Krieg 22, seit Beginn des Ukraine-Kriegs oder Eskalation, ja auch ständig in irgendwelchen Talkshows und wird da quasi so als Experte für Sicherheitspolitik oder so verkauft, der dann eigentlich vor allem immer so aufgetreten ist, ja, also wir würden die Ukraine gern viel mehr unterstützen, wir sind super solidarisch, leider ist die Regierung noch nicht bereit, der die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie eigentlich verdient hätte und die wir ihr irgendwie auch gerne geben würden, und hat dann quasi, ist dann so ein bisschen als Scharfmacher und gleichzeitig logischerweise quasi Lobbyist für die eigenen Produkte aufgetreten, denn letztendlich ging es nur darum, dass die sagen, hey, kauft unseren Scheiß und schickt den mit in die Ukraine. Ja, das ist was, was man auf jeden Fall sehen kann. Und wir haben ja quasi jetzt auch auf eine Art unsere Antwort gefunden auf die Tatsache, dass auch Menschen wie Armin Papperger, also der Rheinmetall-Chef, die Öffentlichkeit mehr suchen, dass wir es jetzt auch geben wollen und ihn am Donnerstag zu Hause besuchen werden, um ein öffentliches Gespräch mit ihm zu führen über das, was er irgendwie gerade so in Talkshows erzählt und was sein Konzern so veranstaltet in den verschiedensten Ländern. Da fällt einem sicherlich einiges Spannendes ein, was irgendwie, finde ich, zum Beispiel relativ unterging, irgendwie immer in den ganzen Talkshow-Auftritten, wo er meinte, wie super solidarisch er mit der Ukraine ist, ist, dass Rheinmetall ja auch trotz Embargos und so quasi zumindest indirekt auch vorher immer Russland unterstützt hat, indem da so Übungsplätze mit aufgebaut wurden und so. Und man schon auch davon ausgehen kann, dass das russische Militär so profitiert, natürlich auch stark von Beständen aus Sowjetzeiten, aber durchaus auch von Rheinmetall relativ stark profitiert hat und jetzt in der aktuellen Kriegsführung profitiert. Ja, bei dem Gespräch wünsche ich viel Spaß. Schöne Grüße auch von uns. Ja, richten Das wir kann aus. sicher interessant werden. Ja. Wo du gerade erwähnt hast, dass Rheinmetall nicht nur an die Ukraine liefert oder noch mehr liefern möchte am liebsten. Vielleicht können wir es konkret machen. In welche Konfliktregion liefert denn Rheinmetall eigentlich Waffen? Also ohne zu sehr zu moralisieren, schon Mordwerkzeuge. Ne? Es wird da ja immer so verniedlichend drüber geredet, aber da geht es ja schon ganz konkret darum, dass Leute in den Tod geraten dadurch. Aber was sind so die Regionen, über die vielleicht auch nicht so gesprochen wird, wo Rheinmetall exportiert? Genau, absolut. Also es ist tatsächlich ja immer so ein bisschen nicht ganz transparent. Also es gibt ja nirgends so richtig eine gute Liste, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Rheinmetall schon immer sehr interessiert daran war, eigentlich überall hinzuliefern, wo man liefern kann, und auch bestehende Embargos zu umgehen. Also Rheinmetall hat ganz viele Tochterfirmen in anderen Ländern, um quasi von denen aus dann Waffen liefern zu können, wo man es von Deutschland aus eigentlich nicht dürfte. Und so ein Fall, den wir auch immer mal wieder thematisiert hatten, ist der Jemen, wo ganz massiv irgendwie Waffen von Rheinmetall eingesetzt werden. Wir wissen auch, dass es eine Zusammenarbeit mit Elbit Systems gibt, also dass Rheinmetall auch Waffen in Gaza einsetzt. Da waren sie jetzt irgendwie in unserer Mobilisierung hin zu dieser Demo am Donnerstag irgendwie ganz schockiert über diese Vorwürfe, und tatsächlich auch teilweise von Medien wurden wir dann gefragt, hey, wie kommen wir denn da drauf? Es ist aber schon auch relativ, also eigentlich kann man einmal googeln und findet dann auch raus, dass es schon auch der Fall ist, dass Rheinmetall auch die israelische Armee mit ausstattet. Keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr, weil es ja irgendwie gerade da eine geänderte Regierungslinie gibt oder so. Und natürlich, ich habe am Anfang schon den Fall mit Türkei erwähnt. Rheinmetall hat auch immer ganz stark an die Türkei geliefert und dort auch quasi eigene Werke und so aufgebaut und damit auch immer die türkische Regierung im Kampf gegen vor allem Kurdinnen unterstützt und so. Aber also man weiß ja auch, dass die türkische Regierung tendenziell, dass da die Wege auch Richtung IS und so immer mal wieder kurz sind. Und auch dort werden sicherlich dann ja Waffen gelandet sein. Okay. Wissen das eigentlich? Wie erlebt ihr das? Welche Rolle spielen Gewerkschaften in dem Zusammenhang mit Rheinmetall oder auch anderen Rüstungskonzernen? IG Metall, also jedenfalls die Führung, macht halt ja teilweise kein sehr positives Bild, aber vielleicht gibt es ja auch friedensbewegte Gewerkschafter oder Antimilitaristen in den Gewerkschaften, die ihr kennt, die vielleicht sogar bei euch jetzt sind. Und was ist eure Erfahrung mit Beschäftigten von Rheinmetall? Gibt es da Erfahrung? Was kannst du dazu sagen? Also genau, zu den Gewerkschaften ist es tatsächlich kompliziert, beziehungsweise wie es so oft ist, gibt es halt auch ein anderes Verhältnis zu irgendwelchen hauptamtlichen Führungsleuten aus den Gewerkschaften und quasi zu irgendwelchen Mitgliedern oder so oder ehrenamtlich Tätigen oder so. Wir haben schon immer versucht, das zu thematisieren, und das war ja auch immer mal wieder, wird irgendwie diskutiert, irgendwie dieses Thema Rüstungskonversion. Wir hatten in Kiel da nochmal größere Vorstöße gemacht, als wir da letztes Jahr waren, aber es ist klar, dass es immer total schwierig ist, weil man halt in diesem Spannungsfeld ist von eigentlich finden schon relativ viele GewerkschafterInnen irgendwie Waffen nicht so super geil und Waffenproduktion und so, aber es gibt natürlich auch immer diese Arbeitsplätze, Argumentation, die, genau, du hast es schon erwähnt, auch gerade von der IG Metall oder so, teilweise ziemlich unterstützt wird. Und wir haben uns auch immer darum bemüht, irgendwie in einen halbwegs positiven Austausch mit irgendwie Beschäftigten von solchen Rüstungskonzernen zu kommen. Also es war uns immer wichtig zu kommunizieren, dass unsere Aktionen, auch wenn es Blockadeaktionen und so von diesen Rüstungsunternehmen sind, dass sie sich niemals gegen die Beschäftigten richten, sondern immer gegen die Unternehmen, und dass wir dort, wo wir es können, auch uns über Dialog und irgendwie sogar Zusammenarbeit oder so mit den Beschäftigten freuen. Also irgendwie, ich meine, das, was wir irgendwie, was man erreichen kann als Menschen, die da irgendwie eine Blockade machen oder so und dann für einen halben Tag die Produktion stilllegen können, können die Beschäftigten mit ungleich geringerem Aufwand für sehr viel längere Zeit erreichen, wenn sie quasi einfach ihre Arbeit niederlegen und irgendwie sagen, sie sind nicht mehr bereit, diese Waffen für diese Zwecke zu produzieren oder überhaupt zu produzieren. Genau, das war uns immer wichtig. Wir haben immer irgendwie verschiedenste Betriebe geflyert und gesagt, hallo, wir sind in der Stadt, kommt uns gerne besuchen. Und es kann auch sein, dass wir irgendwann mal morgens bei euch sind. Dann wisst ihr irgendwie Bescheid und so, worum es uns geht. Aber man muss natürlich auch so ehrlich sein und sagen, dass die uns trotzdem zu größten Teilen nicht mögen, die da arbeiten. Man braucht das irgendwie jetzt auch nicht klein zu reden. Und die teilweise schon auch ziemlich recht sind. Also das hatten wir vor allem in Unterlüß klar gemerkt. Unterlüß ist ein Ort, wo quasi nur Leute arbeiten, oder in Oberndorf auch, wo quasi nur Leute arbeiten, die halt quasi auch schon familiär bedingt seit Generationen irgendwie für Rüstungskonzerne gearbeitet haben. Und für die das ziemlich identitätsstiftend ist und für die jede Kritik an ihrem Arbeitgeber quasi auch so eine sehr persönliche Kritik ist. Und gerade im Fall von Unterlüß, da hatten wir damals auch quasi die Geschichte von Rheinmetall während des deutschen Faschismus mit aufgearbeitet und welche Rolle Zwangsarbeit damals bei Rheinmetall gespielt hat. Das war was, was Rheinmetall damals eigentlich noch ziemlich unter den Teppich gekehrt hat, und wo es nur so eine große Lücke irgendwie in der Firmenhistorie auf der Website gab und so. Und das fanden die Beschäftigten auch gar nicht lustig und haben da teilweise dann auch, wir hatten so eine Ausstellung gemacht, die das aufgearbeitet hat, und das wurde dann von Werkschutz, aber wohl auch von Leuten, die da gearbeitet haben, immer wieder angegriffen, zerstört, abgehangen und so weiter. Ja, aber es gibt auch immer mal wieder nette Gespräche und wir halten auf jeden Fall auch daran fest, das zu machen, immer wieder dort präsent zu sein und irgendwie den Leuten zu vermitteln, dass es letztendlich nicht um sie, sondern um ihren Arbeitgeber geht. Okay. Okay, jetzt nochmal konkret zum Camp. Was findet denn diese Tage in Köln jetzt doch statt? Was sollte man nicht verpassen? Genau, warum lohnt es sich denn zu kommen? Man kann ja noch kommen, hat ja noch nicht angefangen. Ja, genau. Und das Programm geht erst morgen offiziell los. Also Und morgen dann geht ist es auch. der 26. Wann das jetzt kommt, die Folge, diese Tage, Ja. aber währendessen, nur Genau, kurz geht am zur Info für die Hörer. 26. um 15 Uhr los. 15 Uhr ist quasi der offizielle Programmauftakt. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Also, wir haben viele internationale Genossinnen irgendwie zu Besuch. Zum Beispiel Kalb aus Genua, die Gewerkschaft, die da gegen. Also quasi diese Waffenverladung bestreikt haben, die sind zu Besuch und werden so ein bisschen von ihren Kämpfen erzählen. Wir haben generell so ein transnationales Vernetzungszelt, wo noch irgendwie le andere Leute aus Italien und aus Polen, glaube ich, auch kommen. Wir haben verschiedene, also genau, wir haben quasi immer so zentrale Veranstaltungen da in unserem Zirkuszelt. Das ist so die zentrale, der zentrale Veranstaltungsort. Ich weiß aus dem Kopf, das ist morgen eine spannende Veranstaltung irgendwie so zu KI und Nutzung von so quasi digitaler Infrastruktur für Krieg und so gibt. Es gibt eine von unserer autonomen feministischen Organisation irgendwie eine Veranstaltung zur Nutzung von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe und so. Genau, und am Mittwoch gibt es quasi als so noch so ein Kulturprogramm, wo wir uns irgendwie auch ein bisschen erhoffen, noch mehr die Kölner Stadtbevölkerung oder auch Jugend oder so zu uns zu bewegen. Wird es auch noch ein Konzert geben mit verschiedenen Menschen, die da auftreten. Genau, und eben auch, wir rufen ja auch auf zu einer Aktionswoche, wo wir also genau vor allem die Leute auch zur Eigeninitiative einladen. Das heißt, alle Leute sollen sich irgendwie selber damit auseinandersetzen, was es irgendwie alles gibt, was man in Köln so machen kann, und wie man irgendwie die Aufrüstung, die gerade passiert, und auch den Rüstungs- und Militärstandort irgendwie Köln bzw. das Rhein-Ruhr-Gebiet öffentlich thematisieren kann, dem irgendwas entgegensetzen kann oder so. Aber es gibt ja auch die angekündigten öffentlichen Geschichten wie die Demonstration am Donnerstag und noch die große Antimilitärparade bzw. Demonstration, die am Samstag stattfindet. Okay, also jede Menge Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und es wird ja auch noch weitere Camps geben, hoffentlich. Aber ihr werdet schon auf die eine oder andere Weise sichtbar bleiben. Wir waren ja eigentlich auch eingeladen, haben es nicht geschafft dieses Jahr. Nächstes Mal versuchen wir auf jeden Fall zu kommen. Ja, sehr Dann gerne. bedanke ich mich erstmal fürs Gespräch, Luca. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Bis dann. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.